Ich werf mit dem Cash und du hast nix. Stehe auf der Bühne und die Groupies machen Pay. Sie wollen dich, ich hab Swag, also fick dich, du Kack. Deine Bitch ist geil und ich nehme sie dir weg. Ich werf mit dem Cash und du hast nix. Stehe auf der Bühne und die Groupies machen Pay. Sie wollen dich, ich hab Swag, also fick dich, du Kack. Deine Bitch ist geil und ich nehme sie dir weg. Ich werf mit dem Cash und du hast nix. Stehe auf der Bühne und die Groupies machen nix. Sie wollen Dick, ich hab Swag, also fick dich, du Kack. Deine Bitch ist geil und ich nehme sie dir weg. Ich klau deine Bitch, ich fick deine Bitch. Ich bin leider rich und fahr ein Designer-Whip. Hab den Designer-Swag, Fanny-Shirt, Gucci-Bag. Ring-Bang, Gold-Ketten, Saatchi-Kissen, Louis-Bags. Groupie-Bitches blasen dick ohne Hände. Du fragst, ob ich Geld hab, die Klamotten sprechen Bände. Money ohne Ende, zwei wie eine Ente. 5-Sterne-Hotel-Suites, schön geschützte Wände. Geldscheine auf Abruf, goldplatziertes Handtuch. Regendusche, Marble-Flow und du lebst von Pfandgut. Ich komm an nem Tesla, Schutzweste aus Kevlar. Schieße aus dem Fenster, sag mir, was bringt da dein Messer? Jeden Tag im Shoppingcenter, Brieftasche wird korbulenter. Lauf auf jedem Sender, Hustens auf der Modekenner. Merchandise, Music Money, bin ein Illuminati. Du sagst, du bist cool wie ich und ich find das super funny. Ich werf mit dem Cash und du hast nix. Stehe auf der Bühne und die Groupies machen Pay. Ich hab Swag, also fick dich, du Kack. Deine Bitch ist geil und ich nehme sie dir weg. Ich werf mit dem Cash und du hast nix. Stehe auf der Bühne und die Groupies machen Pay. Sie wollen dick, ich hab Swag, also fick dich, du Kack. Deine Bitch ist geil und ich nehme sie dir weg. Ich werf mit dem Cash und du hast nix. Stehe auf der Bühne und die Groupies machen Pick. Sie wollen Dick, ich hab Swag, also fick dich, du Kack. Deine Bitch ist geil und ich nehme sie dir weg.